Firmenregister, Handelsregistereinträge und so weiter. Problembeschreibung. Firmenregister könnte man in die Kategorie der Wertpapiere oder auch in die im Anwendungsbereich Besitz beschriebene Grundbuchanwendung einordnen. Ähnlich wie dort geht es um das Problem der transparenten und unveränderbaren Darstellung von Firmenbesitz. Gleich wie bei Grund und Boden wäre Rechtssicherheit einerseits für Investitionen wichtig, andererseits erscheint eine billigere und einfachere Variante notwendig, um Firmen registrieren zu können. In manchen Ländern ist es zum Beispiel enorm teuer und kompliziert, eine GmbH zu gründen. Nicht, weil dieses Verfahren dies zwangsläufig sein müsste, sondern weil die Behördenwege teilweise so langwierig und frustrierend sind. Eine Lösungserklärung. Eine Blockchain kann hier dezentral Abhilfe schaffen, denn sie stellt Besitz unveränderbar und transparent dar. Gleichzeitig wäre diese Tokenisierung optimal für Interoperabilität mit anderen Blockchains. Eine Firma auf einer Blockchain zu registrieren, könnte dann eine kleine Update-Gebühr von gerade mal ein paar Euro oder Kryptocoins kosten. Behördengänge und Bürokratie, ade. Die Herausforderungen. Diese liegen hier darin, eingefahrene bürokratische Prozesse zu revolutionieren. Dies ist bei vielen öffentlichen Ämtern jedoch viel einfacher gesagt als getan. Nötig ist nämlich vor allem rechtliche Akzeptanz dessen, dass ein Token auf einer Blockchain auch wirklich einen Anteil der Firma repräsentiert. Ich werde zum Beispiel oft gefragt, wann Security-Token zu Equity-Token werden könnten, also wann Token bei einer ICO Firmenanteile widerspiegeln können. Dies hat nichts mit der Blockchain per se zu tun, sondern die Umwandlung funktioniert erst, wenn Regulatoren, so wie Liechtenstein das gerade gemacht hat, eine rechtlich bindende Möglichkeit anbietet, dass ein Token wirklich einen Firmenbesitz repräsentieren kann. Wann das in den ganzen anderen Ländern sein wird, ist heute noch ziemlich unklar. Alternativmöglichkeiten. Zentrale Alternativen gibt es zur Genüge. Länder wie Estland bieten mittlerweile Firmenregistrierungen vollautomatisiert im Internet zu unglaublich günstigen Konditionen an. Paart man dies mit einer E-Identität, so erhält man ein zwar zentralisiertes, jedoch unglaublich effizientes System, welches den Bedarf einer dezentralen Blockchain eventuell in Frage stellen könnte. Ein paar Praxisbeispiele. Wir bei Tenex haben 2015 unsere Firma neben einer normalen Firmeneintragung in Singapur auch auf der Blockchain registriert. Natürlich ist diese dezentrale Eintragung rechtlich nicht bindend. Doch wollten wir mit gutem Beispiel vorangehen. Baltische Staaten testen nach Liechtenstein mittlerweile sogar schon mit Blockchain-Lösungen in diesem Bereich. Auch der Staat Delaware in den USA, welcher für einfache Firmenregistrierungen bekannt ist, will diese auf der Blockchain anbieten. So hoffe ich, dass solche Lösungen weltweit bald Schule machen werden. Ich kann jedem Angestellten oder Beamten im öffentlichen Dienst nur raten, sich solche Anwendungen genauestens anzusehen, um bürokratiefreie und vertrauenslose Lösungsmodelle rasch anzubieten. Staaten leben von ihren Unternehmen. Will man diese also ins eigene Land locken, braucht man attraktive Angebote. Dies wäre ein solches.